الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alles auf Gebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad und Geletzten aller Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Die beste Rechtleitung, das wahrhaftigste Buch ist das Buch Allahs und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum und führt zur Hölle. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns gegenüber, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit Gunsterweisungen nur so überflutet. Es gibt so viele, dass wir sie nicht zählen können. So sagte er subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran, und wenn ihr die Gunsterweisungen Allahs zählen wolltet, so könntet ihr sie nicht aufzählen. Und er sagte ebenfalls sinngemäß in Surat Luqman, siehst du denn nicht, dass Allah für euch alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, dienstbar gemacht hat und dass er euch mit seinen Gunsterweisungen offenkundig sichtbar und nicht sichtbar überhäuft. Zu diesen Gunsterweisungen gehören zweifellos diese beiden Augen, die wir im Kopf eingepflanzt bekommen haben. Und dass man mit diesen Augen die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind. Und dass man sich erholen kann, indem man faszinierende Bilder aus dieser Welt betrachtet. Denn dadurch wird der Glaube des Menschen gestärkt. Denn Allah sagte sinngemäß im Koran, wahrlich in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Nacht und Tag sind wahrlich Zeichen für Leute, die Verstand besitzen. Und so bedeutet es, über die Geschöpfe nachzudenken, denn diese Geschöpfe, über sie nachzudenken, weisen auf den Schöpfer hin. Und dadurch wird der Glaube im Herzen gestärkt. Liebe Geschwister, diese Gunsterweisung, und damit meine ich ganz speziell die Gunst des Sehens, ist eine Gunsterweisung, eine Ni'ma von Allah, die einige der Menschen von Geburt an nicht bekommen haben. Und es gibt andere Menschen, die diese Gunsterweisung eine bestimmte Zeit ihres Lebens genießen durften, und sie dann verloren haben, aufgrund irgendeiner Krankheit oder etwas anderem. Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Al-Wahhab, der Vielschenkende. Er ist derjenige, der uns diese Gunsterweisung gegeben hat. Und er ist auch dazu imstande, diese Gunsterweisung jederzeit wieder zu sich zu nehmen. Und sobald Allah etwas zu sich nimmt, was ihm zusteht, so hat derjenige, von dem sie genommen worden ist, nicht das Recht, sich bei seinem Herrn zu beschweren, denn sein Herr hat nur das genommen, was ihm gehört. Wer diese Gunsterweisung genießt, soll Allah dafür dankbar sein und ihn dafür loben, denn Allah sagt sinngemäß, wenn ihr dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sagte, ein rechtschaffener Mann wurde einst gefragt, was bedeutet es, Allah gegenüber dankbar zu sein? Er sagte, es bedeutet, dass man diese Gunsterweisung nicht verwendet, um damit Sünden zu begehen. Und über den Propheten Dawud und auch über den Propheten, also David und auch über den Propheten Moses, Friede und Segen auf ihnen beiden, wird überliefert, und uns geht es um den Inhalt, es wird über sie überliefert, dass sie gesagt haben, O Herr, wie soll ich dir dankbar sein, wo doch meine Dankbarkeit selbst schon wieder eine Gunst deinerseits ist. Da sagte er, O David, jetzt hast du mir wirklich gedankt. Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala entnimmt aus diesen Erzählungen und sagt, richtige Dankbarkeit bedeutet, dass man die Gunsterweisungen demjenigen zuschreibt, von dem sie wirklich kommen, und dass man sie nicht verwendet, um Allah gegenüber ungehorsam zu sein. In der Ayah hieß es, wenn ihr mir dankbar seid, dann werde ich euch noch mehr geben. Noch mehr geben bedeutet nicht nur, dass man tatsächlich mehr bekommt, als man vorher gehabt hat. Denn keiner von uns glaubt doch, dass er, wenn er Allah dankbar ist, den Augen gegenüber, dass er deswegen ein drittes oder viertes Auge bekommt. Sondern Dankbarkeit in diesem Zusammenhang bedeutet auch, Entschuldigung, dass Allah uns mehr gibt, bedeutet auch, dass er uns das weiterhin gibt, jeden Tag wieder eine Portion Gunsterweisung gibt, wie auch er uns zuvor gegeben hat. Liebe Geschwister, Allah sagt sinngemäß im Koran Karim, spricht zu den gläubigen Männern, dass sie einen Teil ihrer Blicke senken sollen und dass sie ihre Schamteile hüten sollen. Das ist reiner für sie. Wahrlich, Allah weiß Bescheid über das, was sie tun. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie einen Teil ihrer Blicke senken und dass sie ihre Schamteile hüten. In diesen beiden Versen hat Allah, der Erhabene und Hohe, die Männer und die Frauen, sie beide in beiden angeordnet, ihre Blicke zu senken. Denn dies ist der Grundbaustein und Grundvoraussetzung dafür, dass man seine Schamteile behütet. Deswegen hat er auch zuerst einmal angefangen mit, erst hat er uns angefangen, der Eier uns zu verbieten, Dinge anzuschauen, die wir nicht anschauen dürfen. Und danach hat er, subhanahu wa ta'ala, erst darüber gesprochen, dass man seine Schamteile hütet, denn das eine führt letztendlich zum anderen. Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, sagt in seinem Tafsir, der Blick ist der größte Zugang, der größte und gefährlichste Zugang zum Herzen. Deswegen, wenn jemand in seinem Herzen Krankheit empfindet oder wenn jemand in seinem Herzen Abschweifung sieht, vorfindet, dann soll er darauf achten, auf was er seine Augen schauen lässt. Liebe Geschwister, Allah sagte, dass das Senken der Blicke reiner ist für uns. Was bedeutet reiner für uns? Ibn Kathir sagte, rahimahullah, es bedeutet, es ist reiner für unsere Herzen und es ist der Gottesfurcht näher. Und derjenige, der nämlich seinen Blick nicht auf verbotene Dinge lenkt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala Licht in seinem Herzen setzen, sodass sein Scharfsinn gestärkt wird. Liebe Geschwister, auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt diese Tatsache aus dem edlen Koran al-Karim. Und so ist überliefert in Sahih al-Bukhari über Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Wahrlich, Allah hat dem Sohn Adams, Allah hat den Nachkommen Adams ihren Anteil am Zina festgeschrieben. Das heißt, Zina ist der außereheliche Geschlechtsverkehr. Gemeint ist aber hier nicht er an sich, sondern das, was dazu führt. Wahrlich, Allah hat dem Sohn Adams seinen Anteil am Zina festgeschrieben. Der Anteil wird ihn erreichen, egal was er macht. Wenn er auf etwas schaut, was er nicht sehen darf, oder das heißt wortwörtlich, Zina in Bezug auf die Augen bedeutet etwas anzuschauen, was man nicht sehen darf. Und Zina in Bezug auf die Zunge bedeutet etwas zu sagen, was man diesbezüglich nicht sagen darf. Und die eigene Seele, das heißt das eigene Gemüt oder die eigene Neigung, sie wünscht und sie begehrt, das Verbotene zu tun, das damit gemeint. Und letztendlich die Geschlechtsteile, sie bestätigen das oder sie leugnen das. Sie bestätigen das oder sie leugnen das. Das heißt, entweder er begeht dann tatsächlich die Sünde oder er leugnet sie. Oder er begeht sie eben nicht. Und zu den Vorboten von Az-Zina gehören, wie Imam al-Qari rahimahullah ta'ala sagte, dazu gehört es, dass man es sich wünscht, diese Sünde zu begehen. Dass man Schritte dorthin macht, dass man etwas sagt, was dazu führt, dass man etwas anschaut, was man nicht sehen darf, dass man etwas anfasst, was man nicht anfassen darf und dass man sich etwas vorstellt, das man sich nicht vorstellen darf. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala berichtet über Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu. Er sagte, ich fragte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam über den ersten Blick. Das heißt, wenn man etwas aus Versehen gesehen hat, was man nicht sehen darf, er sagte, wende deinen Blick ab. Und mit dem ersten Blick ist gemeint, dass man zum Beispiel eine Frau sieht, die man nicht sehen darf. Oder dass man ein Bild sieht, auf dem etwas abgebildet ist, das man nicht sehen darf. Egal, ob das im Fernsehen ist oder am Internet ist oder ob das draußen bei der Werbung ist. Wie auch immer, für den ersten Blick wird man nicht zur Verantwortung gezogen, aber sollte man weiterschauen, einen zweiten Blick riskieren oder dann wird man natürlich dafür zur Verantwortung gezogen und sündigt dafür. Ebenso wird dies bestätigt durch eine Überlieferung bei Abu Dawud und auch bei Imam al-Tirmidhi über den Vater von Buraida radiallahu anhuma. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, O Ali, lass dem ersten Blick keinen zweiten Blick folgen, denn dir steht der erste zu, aber dir steht der zweite nicht zu. Und manch einer mag sagen, wenn ich etwas gesehen habe, was ich nicht hätte sehen dürfen, ist es nicht so, dass es sinnvoll wäre, diese Sache mehrmals anzuschauen, damit ich irgendwann einmal die Lust daran verliere? Und Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala erklärt in zehnfacher Hinsicht, dass diese Sache falsch ist und dass es verboten ist. Und es bleibt dabei, dass der Prophet alaihissalatu wassalam verboten hat, dem ersten Blick einen zweiten folgen zu lassen. Liebe Geschwister, wer seinen Blick senkt vor Verbotenem, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala zweifellos in seinem Herzen Iman setzen. Denn die gute Tat stärkt den Iman und die schlechte Tat schwächt den Iman ab. Und das ist auch über verschiedene, dass die Umsetzung dieser Anordnungen, die ich euch erzählt habe, ist überliefert worden über verschiedene uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Zum Beispiel sagte Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, er sagte, das ist einer der berühmten Hadith-Überlieferer, er sagte, wir sind eines Tages mit Sufyan al-Thawri am Eid-Tag zur Moschee gegangen. Sufyan al-Thawri ist einer der berühmten Fiqh-Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Er sagte, wir sind einmal mit Sufyan al-Thawri zum Eid-Gebet hinausgegangen. Da sagte er, das Erste, womit wir den unseren heutigen Tag beginnen, ist es, unsere Blicke zu senken. Denn auch damals, beim Eid-Tag, die Leute kleiden sich besonders und Frauen kommen ebenfalls zum Gebet, was an normalen Tagen nicht der Fall ist. Und deswegen passiert es, dass man an diesen Tagen Dinge sieht, eher sieht als an anderen Tagen. Und ebenso, liebe Geschwister, ist das ähnlich überliefert über Hassan ibn Sinan. Er sagte, Hassan ibn Sinan ist einmal am Eid-Tag hinausgezogen. Als er zurückgekehrt ist zu seiner Ehefrau nach Hause, fragte ihn seine Frau, wie viele schöne Frauen hast du am heutigen Tag gesehen? Da sagte er erstmal gar nichts. Dann fragte sie ein zweites Mal, ein drittes Mal, als ihm dann zu viel wurde, gab er dann ihr die Antwort, weil er wollte nicht über seine guten Taten sprechen. Und es war ihm nicht peinlich und er wollte nicht über seine guten Taten sprechen. Er sagte zu ihr, wehe dir, nachdem ich das Haus verlassen habe, habe ich, bis ich zurückgekehrt bin, auf nichts anderes als auf meinen eigenen Daumen geschaut. Das überliefert in Hillat al-Awliya. Und ebenso berichtet uns Sufyan über Rabi' ibn Khuthaym. Rabi' ibn Khuthaym ist ein Mann der Tabi'in, der zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Islam angenommen hat, aber ihn niemals gesehen hat, deswegen ist er kein Sahabi. Er sagt, über ihn wird überliefert, dass er seinen Blick so weit senkte, dass er einmal an einer Gruppe von Frauen vorbeigelaufen ist. Und als er dort vorbeigelaufen ist und seinen Blick senkte, dachten die Frauen, dass er blind sei. Und dann haben sie bei Allah subhanahu wa ta'ala um Zuflucht gesucht vor der Erblindung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meinen und euren Iman stärken und unsere Herzen reinhalten und uns davor und uns dazu bringen, unsere Blicke vor allem Verbotenen, vor allen verbotenen Dingen zu senken, denn Allah Azza wa Jalla ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.